Ding. Jetzt hab ich doch ein Geld mit da, jetzt muss ich schon davon. So viele Autos stehen jetzt da, ich bin mein Auto nicht. Schon alle haben sie doch probiert, was haben Schultros sein? Der Schliessel hat keinen, nein, doch ich muss das nicht.